Genesis chapter 32. 1. Mose 32. In the book of Genesis, we see a lot of patriarchs. Also im Buch 1. Mose finden wir viele Patriarchen. Starting with Adam, of course. Beginnend bei Adam. Then you see Noah. Dann Noah. Then you see Abraham. Dann Abraham. Isaac. Isaac. Jacob. Jakob. And when you do a study on all of these, and it's very, very interesting to do it. Und wenn man da studiert, und das ist sehr, sehr interessant, das zu studieren. Each one represents something about our lives. Jeder Einzelne repräsentiert einen Teil für unser Leben. Even David. David speaks to so many. He speaks to me so much in his life. Auch der David, er spricht ja so viele an, und auch für mich spricht er so sehr. But they represent maybe one part of us. Aber sie repräsentieren einen Teil von uns. Or more than one. Oder vielleicht auch mehrere Teile. The good things and also what is so beautiful about the Bible, the not so good things. Also die guten Dinge und auch das, was eben so schön ist bei der Bibel, die weniger guten Dinge. Because if you look at the life of Abraham, weil wenn ihr euch das Leben von Abraham ansieht, he is called the father of our faith. Er wird der Vater unseres Glaubens genannt. And before he was, before his name had changed, his name was Abram. Und bevor sein Name sich änderte, war sein Name Abraham. Which means father. Was ihm bedeutet Vater. But Abraham. Aber Abraham means father of many nations. Bedeutet Vater vieler Nationen. And when you look at his life, und wenn ihr auf sein Leben schaut, you see that God had used him in mighty ways. Dann seht ihr, dass Gott ihn auf vielerlei Weise mächtig verwendet hat. But also as the father of our faith, aber auch als Vater unseres Glaubens, he also had his times when he wasn't so faithful. Hatte er auch seine Zeiten, wo er nicht so treu war. He had his lapses in faith. Also wo er seine Fehler hatte, seine Sprünge. There were, for example, when his wife was very, very beautiful. Zum Beispiel seine Frau, sie war eben sehr, sehr schön. So when he was in a different territory, als er da in einem anderen Land war, he was very much afraid for his own life. Da hatte er sehr große Angst um sein Leben. So he told his wife, listen, if they ask you anything about you from the enemies and the Pharaoh. Also, er hat zu seiner Frau gesagt, wenn sie dich irgendetwas fragen, unsere Feinde da vom Pharao, just tell them you're my sister, so they don't kill me to take you. Dann sag ihnen doch, dass du meine Schwester bist, damit sie mich nicht töten, um dich dann zu haben. That's not really very faithful. That's not believing God, I don't think. Das ist also nicht wirklich Gottes Glaube. Das ist nicht sehr treu. And the funny thing. Und das Lustige dabei, it didn't happen once, das ist nicht nur einmal passiert, because what had happened is when Ahimelech found out that this was another man's wife, weil was nämlich geschah, als sie herausfanden, dass diese eine Frau war von einem anderen Mann, he went to Abraham and said, what are you doing to me? Dann haben sie gesagt, Abraham, was machst du mit mir? Why didn't you tell me? Also der Pharao, warum sagst du mir das nicht? And so he got rebuked by the king. Der wurde vom König zurechtgewiesen, wurde wieder weitergesandt. Then many years later, und viele Jahre danach, he did exactly the same thing. Macht er genau das Gleiche nochmals. But it just represents our life of faith. Aber das repräsentiert auch unser Leben des Glaubens. Because there are many times when we are just, oh God, thank you, we're just ready to take on the world. Also, weil es gibt ja oft Momente, wo wir sagen, ja Gott, danke, und wir sind bereit, die ganze Welt einzunehmen. But then we have those times. Aber dann haben wir Zeiten, when we're just, I don't know anymore. Wo man sich fragt, na, ich weiß nicht mehr so recht. Then you have Isaac. Und dann der Isaac. And Isaac was the child of promise. Isaac war ja das verheißene Kind. But this is really interesting. Aber das ist wirklich interessant. Because his name means laughter. Weil sein Name bedeutet Gelächter. And if you know the story, und wenn ihr die Geschichte kennt, here was Abraham, he was about 100 years old. Da war der Abraham so circa 100 Jahre alt. His wife was about 88, I think, or 90. Seine Frau war so 88 oder 90, denke ich. And so the angel of the Lord came to Abram in the plains of Mamre. Also der Engel des Herrn kam zu Abraham. And he sat down with Abraham. Er setzte sich hin zu Abraham. And his wife was in the tent and she was cooking a meal for them, getting everything ready. Und seine Frau befand sich im Zelt, sie bereitete das Mahl vor. And she overhears God himself talking to Abraham. Und sie hört zu, wie Gott selbst mit Abraham spricht. Abraham, you waited long enough. Der Abraham hat lange genug darauf gewartet. I am going to give you your promised son. Ich werde dir den verheißenen Sohn geben. Through your wife, Rebecca. durch deine Frau Rebecca. And actually Sarah, I'm sorry, Sarah. Sarah. And she was in the back und and sie, she heard this. Sie befand sich da hinten im Zelt und sie hörte das. And she started laughing. Und sie hat zum Lachen begonnen. And it's amazing that his name was called the Son of Laughter. Und es ist schon erstaunlich, sein Name wird dann genannt der Sohn des Lachens. But just imagine what Sarah was thinking. Aber stellt euch vor, was die Sarah dachte. You must be joking. Du musst einen Witz you machen. You must be kidding. Du machst einen Witz. And so Isaac's name basically means you must be kidding. Und der Name von Isaac bedeutet ihm ja, du machst einen Witz. God, you have a sense of humor. Du hast einen Sinn für Humor, Gott. And just like Isaac. Und so wie der Isaac. And just like Abraham. So wie Abraham. There are times when we're very faithful. Da gibt es Zeiten, wo wir sehr treu sind. There's times when we're not so faithful. Und dann gibt es auch Zeiten, wo wir nicht times so treu we believe sind. God and sometimes we just have a hard time believing him. Zeiten, wo wir Gott glauben und dann, wo wir einfach Probleme haben zu glauben. And Isaac kind of, have you ever looked in the mirror sometimes? Also habt ihr schon mal im Spiegel geschaut? You must be joking, God. Du musst einen Witz machen, Gott. You chose me? Mich hast du ausgewählt? Me? Mich? You've got to be kidding. Du musst da Späße treiben. You want me to do that? Du möchtest, dass ich das mache? No, you can't be. It can't be me. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht ich sein. And so Isaac represents us. Der Isaac steht also für uns. Because God has called us. Called every one of us to an amazing calling. Weil Gott jeden einzelnen von uns zu einem ganz erstaunlichen Ruf berufen hat. And now we have Jacob. Und nun kommt der Jakob. Do you know what Jacob means? Und wisst ihr, was Jakob bedeutet? Now, I don't know if it has the same effect in Deutsch as it does in the English. So ich weiß also nicht, ob es die gleichen Auswirkungen oder Effekt hat wie im Deutschen. But Jacob means the heel. Aber der Jakob bedeutet eigentlich das die Ferse. Now where I come from, also dort, wo ich herkomme, if you call somebody a heel, wenn du jemand als Ferse bezeichnest, that is anything but a compliment. Das ist alles andere als ein Kompliment. Jacob was a heel. Also Jakob war eine That's Ferse. What his name meant. Das bedeutete seinen Namen. He was a wrestler from the moment he was conceived. Er war ja ein Ringer vom Moment an, als er geboren wurde. And so we're going to kind of jump into this story. Also wir werden jetzt in diese Geschichte da eintreten. And we'll see, basically, this is kind of near the middle of his life. Und das ist so ungefähr in der Mitte seines Lebens But jetzt. Jacob represents another part of you and I. Aber Jakob repräsentiert auch einen anderen Teil von euch und von auch mir. Because there are times when we wrestle with God. Weil es gibt Zeiten, wo wir mit Gott ringen. And if we could capstone what we just shared as by way of introduction. Und wenn wir da jetzt einmal nur so zusammenfassen, was wir bereits gesagt haben jetzt. It would be in Romans chapter 15. Als eine Art Einleitung. Verse 4. Würden wir das in Römer 15, Vers 4. You don't have to turn there. I'll just read it for you. Müsst dort nicht hinblättern. Ich werde euch das vorlesen. Romans 15, verse 4. Also Römer 15, Vers 4. It says, all these things were written before. Da heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist, for our learning, ist zu unserer Belehrung geschrieben. That we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. You see, God put these people in the scriptures. So Gott hat all diese Personen in die Schrift hineinstellen lassen. He used them with their weaknesses and their strengths. Und er verwendet sie mit ihren Schwächen und mit ihren Stärken. Just like he desires to use us with our weaknesses and our strengths. So wie er es sich auch wünscht, uns zu verwenden, mit unseren Schwächen und mit unseren Stärken. Genesis chapter 32. Also 1. Mose 31. Jacob 32, is pardon. Coming back to the land that had been promised to him. So Jakob kommt in dieses Land, das ihm verheißen wurde. A lot had happened in the 20 years he was actually 26 years that he was away. Er kommt dorthin wieder zurück und es ist viel geschehen in den 26 Jahren, in denen er weg war. The last time he was here, he was running away from his parents. Zum letzten Mal, als er in diesem Land war, da lief er von seinen Eltern weg. Because he had stolen the birthright and the blessing from his brother. Weil er das Erstgeburtsrecht und den Segen von seinem Bruder gestohlen hatte. And he was running away basically to save his own neck. Und er lief eigentlich davon, um einfach sein Leben zu retten. But yet, as he was leaving, aber als er davon lief, God spoke to him. Sprach Gott zu ihm. Genesis 25. In 1. Mose 25. But here it is, 26 years later and he's coming back. Und nun sind wir 26 Jahre danach with und er kommt zurück. With his children. Mit seinen Kindern. And all of the things that God had given him. Und mit all den Dingen, die Gott ihm geschenkt hat. And he's on his way back and he does not know what his brother is going to be like when he first meets him. Er kommt nun zurück und weiß nicht, wie sein Bruder reagieren wird, wenn er ihn jetzt zum ersten Mal wieder sieht. Now he had wrestled the birthright away from his brother. Er hat ja seinem Bruder dieses Erstgeburtsrecht abgerungen. And then he wrestled from his father the blessing. Und dann hat er auch seinem Vater den Segen abgerungen. And then when he went to live with his father-in-law, und als er dann mit seinem Schwiegervater lebte, his father-in-law was a wrestler too. Sein Schwiegervater war auch ein Kämpfer, ein Ringer. And Laban tried to cheat him. Und der Laban hat versucht, ihn zu betrügen. But see, God's hand was on Jacob. Aber die Hand Gottes befand sich auf Jakob. And God, even in the midst of that, blessed Jacob. Und sogar inmitten dieser Dinge segnete Gott den and Jakob. You know what that speaks of for us too? Und wisst ihr, das spricht auch von uns. Because Jacob was still stuck in his human nature. Weil der Jakob befand sich ja noch in seiner natürlichen Gesinnung. He was looking out for his own good. Er suchte sein eigenes Gutes. And he knew very well how to wrestle and he knew how to win. Und er wusste sehr genau, wie man kämpft und wie man gewinnt. And so he wrestled against Laban for quite a few years. Also rang er auch mit dem Laban einige Jahre. And he got very wealthy wrestling with his father-in-law. Und wurde dabei sehr reich, sehr wohlhabend. And so he cheated him. Betrog auch seinen and now he's running away from his father-in-law, going back to his parents. Nun lief er von seinem Schwiegervater weg und kam zurück zu seinen Eltern. And so now this is where Jacob beats the wrestling match of his life. Und nun trifft der Jakob da auf den Kampf seines Lebens. And let's look at Genesis chapter 32, verse 22. Schauen wir uns das Kapitel 32 an, den Vers 22. And Jacob arose that night. Also im Deutschen 23. And he took his two wives. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen. His two female servants. Seine beiden Mägde. And his 11 sons. Und seine 11 Söhne. And he crossed over the ford of Jabbok. Und zog über die Furt des Jabbok. Now he found out that his brother was coming his way with 400 men. Er hatte gehört, dass sein Bruder ihm entgegenkam mit 400 Männern. So what Jacob did is said, okay, I'm going to split up my family into two groups. Also was Jakob tat, war folgendes. Er hat gesagt, ich werde meine Familie in zwei Teile teilen. All of his herds, all of his servants on one side. Die ganze Herde und die ganzen Diener auf die and eine his family Seite. Over here, und die Familie auf die andere and Seite. The servants, different ones, und auch manche Diener. And then he said, okay, we're going to hide here now. If they find them, und dann hat er gesagt, wir werden uns hier verstecken. And they kill them, at least we can run away. Wenn sie dann den anderen Teil finden und die töten, dann können wir zumindest noch weglaufen. And so he sets up camp for them. Also er hat dort das Lager aufgeschlagen. With all the servants and everybody in his household. Mit all den Dienern, seinem ganzen Haushalt. Then late at night, und spät in der Nacht, he goes around, da pss, jeder so durchs Lager, wakes up his immediate family. Pss, pss, wake up, wake und er weckt seine Familie auf. Come on with me. Und sagt, komm, wach and auf, now komm he takes them and he goes over across the stream. Und nun nimmt er sie und er führt sie da hinüber über den and Strom. He hides them even farther away. Und er versteckt sie dann noch weiter weg. And then he comes back. Und dann kommt er zurück. And this is where it says this. Und da heißt es nun folgendes. He took him and sent him over the brook. Der nahm sie und führte sie über den Fluss. And it says in verse 24, what a beautiful verse. Im Vers 25 heißt es dann. Then Jacob was left alone. Und Jakob blieb allein zurück. Jacob was left alone. Und Jakob blieb allein zurück. One of the greatest things for us. Eines der großartigsten Dinge für uns is the times when God leaves us alone. Ist es, wenn Gott uns allein zurücklässt? When we can't talk to anybody. Wenn wir mit niemandem sprechen können. We can't discuss things with other people. Wir können mit anderen Leuten nichts besprechen. God is saying, no, this is a time for you and me. Nein, Gott sagt, das ist nun eine Zeit für dich und mich. And Jacob was in a lot of turmoil. Und Jakob hatte da viele Probleme. Just imagine the fear and the anxiety that was going through his mind. Man stellt euch einfach die Furcht vor, diese Angst, die er hatte. He didn't know if he was going to be alive the very next day. Er wusste nicht, ob er noch am darauffolgenden Tage am Leben sein würde. Everything he had worked for, alles wofür er arbeitete. Everything God had promised him. Alles was Gott ihm verheißen hatte. Everything was on the line. This was it. Alles stand da am Spiel. Da ging es darum. Jacob was left alone. Aber Jakob wurde allein gelassen. And it says this. Da heißt a man das, wrestled with him until the breaking of day. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Here was the man who knew how to wrestle. Da war dieser Mann, der wusste, wie man kämpft. He wrestled his whole life. Er rang sein ganzes Leben lang. And now he was wrestling with God himself. Und nun kämpft er mit Gott selbst. Now it says, now when he saw that he did not prevail against him. Und dann heißt es weiter, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte. Now it really what this means is that Jacob was winning the match. Was es eigentlich hier bedeutet, ist, dass Jakob diese Schlacht gewann. God was allowing him to win for a while. Gott hat es zugelassen, dass er gewinnen sollte für And eine God Zeit. Does that with us too. Und Gott macht das auch bei uns so. He allows us to win sometimes. Manches Mal erlaubt er es, dass wir gewinnen. And so God allowed him to win for this period of time. Also Gott ließ es zu, dass er für diese Zeit Moment gewann. And then it says, when he saw that he didn't prevail against him, he touched the socket of his hip. Und dann heißt es eben, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. And the socket of his hip was out of joint as he wrestled with him. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Now the angel of the Lord said, "Let me go, for the day breaks." Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. But he said, I will not let you go unless you bless me. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Now this proves that Jacob knew he was wrestling with God himself. Das beweist, dass Gott wusste, mit wem er kämpfte, nämlich Gott selbst. So the angel of the Lord, also der Engel des Herrn, he said to him, what is your name? Sprach zu ihm, was ist dein Name? Now the angel of the Lord, God, Jesus himself in human form. Also der Engel des Herrn, Gott selbst in menschlicher Form. He knew exactly who he was. Er wusste ganz genau, wer Jakob war. He wanted Jacob to confess who he was. Er wollte aber, dass Jakob bekannte, wer er war. And you know what's really sweet about this? Was da wirklich süß ist dabei. And this is where there's such a great application. Und da finden wir auch solch eine große Anwendung für uns dabei. The times when we're wrestling with God. Die Zeiten, in denen wir mit Gott ringen, wenn wir nicht verstehen, was los ist. There's a couple things we can learn from this. Da können wir einige Dinge von dieser Sache lernen. Number one, don't quit. Punkt 1, gib nicht auf. Don't ever quit. Gib niemals auf. Keep on wrestling until you get the blessing. Fahre fort in deinem Ringen, bis du den Segen erlangst. Because God has ordained us to those times when we wrestle with him. Weil Gott hat diese Zeiten bestimmt, in denen wir mit ihm ringen. And I love what one writer says. Und ich liebe es, was einer der Schriftgelehrten dazu sagt. You know what wrestling is? Wisst ihr, was Ringen bedeutet? It reveals that we're passionate about God. Es offenbart, dass wir leidenschaftlich sind we're in Bezug auf Gott. What we're doing. Wir sind leidenschaftlich in Bezug auf das, was wir tun. And God loves it when we wrestle with him with things. Und Gott liebt es, wenn wir uns wenn wir ringen in diesen Dingen. Our answers come not when we wrestle with people. Unsere Antworten kommen nicht, wenn wir mit den Menschen ringen. And that is a hard lesson to learn. Das ist eine schwierige Lektion, die wir lernen müssen. Our answers come when we wrestle with God himself. Unsere Antworten kommen, wenn wir mit Gott selbst ringen. God arranges circumstances. Gott arrangiert die Umstände. And he'll even use people. And he'll even use people. Und er verwendet dabei Menschen. And he's saying, no, no, no, no, come to me. Und er sagt, kommt her zu mir. You see, that's why Jesus loves it when he talked about this in Matthew 6. Und deshalb liebt er das, Jesus so sehr darüber zu sprechen in Matthäus 6. He was teaching us how to pray. Er hat uns gelehrt, wie man beten soll. He said, don't pray as the Pharisees. Er hat gesagt, betet nicht so wie die Pharisäer. He says, come to me alone and shut the door. Er hat gesagt, kommt zu mir allein und schließt die Tür hinter euch. And if we have to wrestle, let's wrestle. Und wenn wir dann zu ringen haben, dann wollen wir ringen. If you have to pour it out, pour it out. I love it. Wenn ihr das da vor mir ausbreiten sollt, dann tut das. Psalm 34:17. In Psalm 34, says, many 17, are the afflictions or the troubles of the righteous. Da heißt es, viele Anfechtungen erleidet der Gerechte. But the Lord delivers us out of them all. Aber der Herr errettet uns aus all diesen. And so here he was. Und da war er nun. And he was wrestling. Und er rang. And then he asks him, "Who are you?" Und dann fragt er, wer bist du? And then Jacob says something, and I think it's very important for us to realize too, in the midst of our wrestlings. Und Jakob sagt dann etwas darauf, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für uns zu erkennen, inmitten unserer Kämpfe. I love what it says in Psalm 139. Ich liebe das, was es da heißt im Psalm 139. O Lord, you have searched me and you have known me. O Herr, du hast mich erforscht, du kennst You've mich. Known me from afar off. Du kennst mich von ferne. And there are times when we have to say, Lord, you know what? Und es gibt Zeiten, wo wir sagen, Herr, weißt du was? Yeah. I'm the wrestler, I'm wrestling God. Ich ringe, Jacob had to say his name. Yeah, I'm the heel. Jakob musste sagen, er musste seinen Namen nennen. Ja, ich bin name? Diese Ferse. I'm heel, okay? Ich bin Ferse. Yeah, deceiver. Ja, yeah, that's all right. You want to be honest? Okay, I'll be honest with you. Also, wenn du möchtest, dass ich mit dir ehrlich bin, okay, ich werde es sein. What if it's Lord, I'm afraid. Wie wäre es, wenn es hieße, Herr, I'll be honest with you, I'm afraid. Herr, ich habe Angst. What if it's this one? God, I'm angry. Oder wie wäre es, wenn das hieße, Herr, ich bin zornig. What if it's this one? God, I'm not sure at all. I'm so scared. Oder wenn es hieße, Herr, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich habe solche how about Angst. This one? God, I don't know. I just don't know. Oder wenn es hieße, Gott, ich weiß nicht, ich weiß Or nicht. How about this one? God, I'm impatient. That's who I am. I'm just impatient. Oder wenn es hieße, Gott, ich bin so ungeduldig, ich the bin einfach so. The most important thing is not who we are. Also das Wichtigste ist nicht, wer But wir sind. Being honest with ourselves and honest with God. Sondern dass wir ehrlich sind mit uns selbst und mit Gott. For 3 years I ran a rescue mission for drug addicts. Vor 3 Jahren habe ich eine Drogenarbeit geleitet. In Florida and also Baltimore, Maryland. In Florida und auch in Baltimore, Maryland. And one of the things that I found out about drug addicts. Und eine Sache, die ich dabei herausgefunden habe in Bezug auf Drogenabhängige, they war, were professional deceivers. Das waren wirklich professionelle Täuscher. They could tell you these stories, and if you didn't know, you would think they were the most pure, innocent person that ever walked the earth. Die konnten euch Geschichten erzählen und wenn ihr nicht aufgepasst habt, dann könntet ihr glauben, das sind die reinsten und die unschuldigsten Menschen, die jemals auf der Erde waren. Sie wussten einfach, wie sie dieses Bild zu zeichnen hatten. Und das Schwierigste dabei war, sie an diesen Punkt zu bekommen, dass sie erkannten, dass es so sehr wichtig ist, mit Gott ehrlich zu sein, auch ehrlich sich selbst gegenüber zu sein und ehrlich zu sein den Menschen gegenüber, denen sie verantwortlich sind und die sie verletzt haben. Weil wenn man so ehrlich ist, kann Gott kommen und heilen. Dann kann Gott hineinkommen und kann heilen. So the angel of the Lord was just asking Jacob. He wanted him to confess who he was in his personality. Also der Engel des Herrn wollte von Jakob bloß, dass er bekannte, wer er war in seiner Persönlichkeit. But Jacob wasn't going to let go. He says, "I want a blessing from you." Aber Jakob ließ ihn nicht gehen. Er sagte, ich will einen Segen von dir haben. And so in verse 28. Also im Vers 29. He says, "Your name shall no longer be called the heel." Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, but now your name is Israel. Sondern Israel. And what that means is one who wrestles with God. Und was das bedeutet, heißt, du hast mit Gott gekämpft. One who is a wrestler with and for God. Jemand, der mit und für Gott kämpft. You see, Abraham was called a friend of God. Nun, Abraham wurde Freund Gottes genannt. But I love what it says in John chapter 10. Aber ich liebe es, was es in Johannes Because 10 heißt. Every one of us has this amazing privilege. Weil jeder von uns hat dieses erstaunliche Jesus Vorrecht. Says, I don't call you servants, I call you my friends. Jesus sagt, ich nenne euch nicht meine Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. And God calls us into that friendship. Und Gott beruft uns in diese Freundschaft hinein. But there's also times when we need to wrestle things out with God. Aber es gibt auch Dinge, wo wir mit Gott ringen müssen in Bezug auf And gewisse that's what Dinge. True friends do at times. Und das machen auch wahre Freunde manchmal. If they, because of love, they wrestle things out. Aus Liebe heraus ringen sie um manche Dinge. And so here was a man who was the wrestler. Da war ein Mann, der im Ringer war, der the runner, die Ferse war, die, der he der knew Läufer. How to run, he knew how to escape real quick. Er wusste, wie man fortlief, wie man schnell davonlief. He wanted a blessing, so God gave him a blessing. Und er wollte einen Segen, also Gott gab ihm einen What Segen. Was the blessing? Aber worin bestand What an dieser unusual Segen? Blessing. Was für ein außergewöhnlicher Segen. It, he touched his thigh. Wenn er seine Hüfte, his bone went out of joint. Seine Hüfte, you know berührte, verrenkte er seine Hüfte. So he couldn't run anymore. Und wisst ihr, warum er das tat? Damit er nicht so mehr davonlaufen konnte. Damit er nicht mehr davonlaufen said, Jacob, konnte. Er hat gesagt, Jakob, ich werde dich segnen. I'm gonna bless you in a way you never expected. Ich werde dich auf eine Weise segnen, wie du es niemals erwartet hast. I'm gonna deliver you from your natural strength. Ich werde dich von deiner natürlichen Stärke from befreien. From your human understanding. Von deinem menschlichen Verständnis. From your way of manipulating things to your own benefit. Von deiner Art und Weise, die Dinge zu manipulieren, damit sie zu deinem Vorteil gelangen. And I'm going to teach you things that I taught your grandfather Abraham. Und ich werde dich Dinge lehren, die ich auch deinen Großvater Abraham lehrte. You see, Abraham, when he went to offer up his son, als der Abraham sich anschickte, seinen Sohn zu opfern, he did it willingly. Dann tat er das absichtlich. God. Er vertraute Gott. When Abraham and Lot were talking about splitting up and who was going to get the best. Als Abraham und Lot sich da trennten und darüber sprachen, wer jetzt was zu tun hätte. Lot looked around and says, "Haha." Abraham says, "You choose. Don't worry about it. You choose. Whatever you want." Welches Land dann sie wohl eben haben sollten? Da Abraham hat gesagt, schau dich um, du wähle aus. You go to the right, then Lot, I'll just go to the left. Also wenn du auf die rechte Seite gehst, dann gehe ich auf die linke. Wenn du diesen Teil möchtest, okay, kein Problem, ich nehme den anderen. You see, Abraham was blessed by God. Abraham wurde von Gott gesegnet. And you see, God was teaching Jacob the same thing. Und Gott lehrte auch den Jakob dieselbe Sache. And God wants to teach us the same things. Und Gott möchte auch uns dieselben Dinge lehren. Oh, it's so easy to wrestle with situations. Es ist so einfach, mit gewissen Situationen zu ringen. It's so easy to wrestle with people. Menschen zu ringen. It's so easy to wrestle with our own personality. Es ist so einfach, mit seiner eigenen Persönlichkeit zu ringen. But I will tell you this, that God made us in Ephesians 2. Aber ich will euch Folgendes sagen: Wenn Gott uns gemacht hat, so wie es in Epheser 2:10 heißt. We are his workmanship. Wir sind sein Werk, heißt es. We're exactly who he wants us to be. Wir sind genau so, wie er es möchte. The good and the bad. Nämlich das Gute und das Schlechte. What it is the reason why we have the bad, even though we don't like it. Aber der Grund, warum wir das Schlechte haben, auch wenn wir es nicht wollen, is that we don't trust in ourselves. Ist, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen. And we walk with him. Und dass wir mit ihm gehen. And you see that. My life verse has been, and over this past year, I've realized what my life verse is. Also, jetzt in diesem vergangenen Jahr habe ich erkannt, welcher es mein Lebensvers ist. And it's Romans 8:28. Es ist Römer 8:28. All things work together for good to those that love God. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen für diejenigen, die Gott lieben. Those that are called according to His purpose. Die gemäß seiner Absicht berufen sind. The only thing we have to do, das Einzige, was wir zu tun haben, is to never quit, ist, dass wir niemals aufgeben. And then that verse will always work for us. Und dann wird dieser Vers immer für uns da sein. The key is never quitting. Also der Schlüssel ist niemals aufgeben. But even at the end, it still works for the good because we end up going to heaven anyway. Aber sogar am Ende wird es sich zum Guten zusammen, zusammenwirken. Or we think we fail, weil wir ja in den Himmel gelangen werden. Also auch wenn wir versagen, that's what Deuteronomy 33:27 is all about. Deuteronomy 33:27. Also das ist auch in 5. Mose 33:37 der Fall. That we never, that no, there's no such thing as failure for the believer. Es gibt kein Versagen für einen Gläubigen. Only experiences. Sondern nur Erfahrungen. Only experiences. Nur Erfahrungen. You see, Jacob was blessed. So Jakob wurde gesegnet. Because God took away his natural strength. Weil Gott seine natürliche Stärke wegnahm. And from that time on, you see, his life was totally changed. Und von diesem Zeitpunkt an sieht man, wie sein Leben völlig verändert war. Now his life was still, he had problems. There was things that happened. Ja, es gab noch Probleme in seinem Leben. And it speaks of our lives. We still have problems. Und das ist auch ein Bild für unser Leben. But wir auch Jacob haben Probleme. Was a different man. Aber Jakob war ein anderer Mann. He no longer tried to run away. Er versuchte nicht länger davonzulaufen. He no longer tried to manipulate situations. Er versuchte nicht länger die Situationen zu manipulieren. He learned how to trust his father. Er lernte es, seinem Vater zu vertrauen. And he stuck it out and he trusted God. Und er hielt da stand und er ging im Weg Gottes. And so tonight in closing. Und nun im Abschluss für heute Abend. The most important thing for us to do. Das Wichtigste für uns is not concentrate on who we are in our nature. Ist es nicht, sich zu konzentrieren auf das, wer wir sind in unserer Natur, in unserem Because Wesen. Every one of us has a little bit of Jacob in us. Weil jeder von uns hat ein wenig von Jakob in sich oder vom Lot. But that's not the issue. Aber darum geht es nicht. The issue is that we have a blessing on our lives in Ephesians 1:3. Aber das Wichtigste ist, dass wir einen Segen haben auf unserem Leben, and you and I wie es in Epheser 1:3 heißt. And God cannot but bless us. Und wir sind berufen und Gott kann uns nur segnen. The most important thing und das Wichtigste is that we never quit. Ist, dass wir niemals aufgeben. You see, Ezra understood this, and we'll just close with these few verses. Und Ezra hat das verstanden und mit diesen Versen wollen wir abschließen. Psalm 119, verse 67. Psalm 119, 67. Psalm 119, verse 71. In Psalm 119, 71 and 75. Und 75. He says, "Before I was afflicted, I went astray." Da heißt es, bevor ich in Bedrängnis kam, ging ich von dem Herrn But weg. Now I have kept thy word. Aber nun halte ich dein Wort. Then he says that it is good for me that I have been afflicted. Und dann heißt es, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Learn thy statutes. Damit ich deine Ordnungen lernte. Then he says something really unique. He says, "God, you in faithfulness have afflicted me." Und dann heißt es eben, Gott, ich erkenne, dass du mich in deiner Treue gedemütigt hast. That's what keeps us close to him. Das hält uns ganz nahe bei ihm. As we realize, wait a minute. Wenn uns klar wird, God made me who I am. Moment mal, Gott hat mich zu dem gemacht, wer ich bin. And now even this little personality quirk or just whatever it is that I hate about myself. Und dann dieses eine kleine Teil da meiner Persönlichkeit, das ich so sehr hasse an mir. You allowed this, God? You actually did this? Du hast das zugelassen, yeah. Gott? Du hast das sogar gemacht? And, ja. And that's why I've had to trust you all these years? Yeah. Und deshalb musste ich dir all die Jahre vertrauen? Ja. So I guess this really turned out to be a good thing. Also denke ich mir, nun, das wird wohl eine gute Sache sein. Because if I didn't give you that, you wouldn't have trusted me. Ja, weil wenn ich dir das nicht gegeben hätte, hättest du mir nicht vertraut. You wouldn't have learned all the things I wanted you to learn. Dann hättest du nicht all diese Dinge gelernt, von denen ich möchte, dass du sie lernst. And that's the faithfulness of God. Und das ist die Treue Gottes. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you are so faithful to us. Weil du so treu bist für uns. Hebrews 13 says you never leave us, you never forsake us. In Hebräer 13 heißt es, dass du uns niemals verlässt, niemals vergisst. Amos chapter 3, you surround us with a wall of fire. In Amos 3, du umringst uns mit einem Feuerwall. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. That despite who we are, dass trotzdem wer wir sind, whether we feel like or Abraham, who just has our problems with trusting you at times. Ob wir uns so wie der Abraham fühlen, der seine Probleme hatte, dir zu vertrauen manches Mal. Or Isaac. Oder der Isaac. God, you must be joking. Gott, du musst Witze machen. Or Jacob. Oder Jakob. Or David. Oder der David. Or Samson. Oder Simson. Or Moses. Oder Mose. What matters most? Was am meisten zählt, is the treasure that you've put in us. Ist der Schatz, den du in uns hineingelegt hast. It's your glory, it's who you are. Deine Herrlichkeit. If there's one here, und wenn jemand hier that ist, doesn't know you, der dich nicht kennt, and they feel like, oh my gosh, I don't know anything about this. Und sich denkt, nun, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich weiß nichts davon. They don't know how faithful you can be to them. Diese Menschen wissen nicht, wie treu du ihnen gegenüber sein kannst. You can take a step towards Jesus Christ right now. Aber du kannst jetzt einen Schritt machen hin zu Jesus Christus. And once you take one step, und sobald du nur einen Schritt gemacht hast, then he comes, dann kommt er and he enters into our lives. Und tritt ein in unser Leben. And if you want Jesus to come in and enter into your life, right? Wenn du möchtest, dass Jesus jetzt in dein Leben hineintritt, just say, "Dear Lord Jesus." Dann sag einfach, Herr Jesus, come in. Komm herein. I feel afflicted. Ich fühle mich bedrängt. I'm confused. I don't understand. Ich bin verwirrt und ich verstehe But nicht. I need help. Aber ich brauche Hilfe. Just say this. Lord, come in. Sag einfach, Herr, komm herein. And Father, for each one of us as believers. Und Vater, für jeden einzelnen von uns als Gläubige, that the times we wrestle with you and wrestle with situations, these aren't bad things. Dass die Zeiten, in denen wir mit dir ringen und mit Situationen ringen, but Lord, teach us to stop wrestling with the situations, but to use them so we turn to you and we wrestle with you. Dass du uns lehrst, Herr, dass wir aufhören, mit diesen Situationen zu ringen und dass wir uns dir zuwenden und mit dir gehen. That we hang on to you until we get blessed. Dass wir mit dir ringen und dass wir das so lange tun, bis wir den Segen erlangen. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. We worship you. Wir beten dich an. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.